1. Jericho war fest verschlossen und verriegelt, im sich vor den Israeliten zu schützen, so dass niemand die Stadt verlassen oder betreten konnte. 2. Der Herr sprach zu Joshua und versichert ihm, dass er Jericho mitsamt seinem Königen den tapferen Kriegen in sein Gewalt geben wird. 3. Weise all israelitischen Kriegeren, 6 Tage lang Jewels einmal taglich im Kreis die Stadt zu sehen. 4. 7 Priester sollten 7 Widerhorner vor der Bundesleiter Trajan, während sie am 7. Tag die Stadt 7-mal umrunden und dabei die Horner blazen sollten. 5. Sobald das Volk den langanhaltenden Schulter Widerhorner hort, sollte es ein gewaltiges Kriegsgeschrei erheben, woraufhin die Stadt mehr einstürzen wird, damit die Soldaten direkt eindringen konnten. 6. Joshua, der Sohn Nuns, rief die Priester zusammen und befahl ihnen, die Bundesleit zu nehmen und die 7 Widerhorner vor der Leit des Herrn zu tragen. 7. Dem Volk befahl er, die Stadt zu umrunden, wobei die bewaffneten Männer der Bundesleit des Herrn verrangen sollten. 8. Nachdem Joshua sein Anweisungen gegeben hat, zogen die 7 Priester mit den Widerhornen vor dem Herrn her und bliesen in die Instrument, gefolgt von der Bundesleit. 9. Die bewaffneten Truppen marschierten vor den Priestern, die kontinuierlich die Horner bliesen, waren die restlich Mensch hinter der Bundesleit folgte. 10. Joshua ordneten, dass das Volk vollkommen schweigen muss und kein Wort sprechen darf, bis den ausdrücklichen Befehl zum Kriegsgeschrei geben wird. 11. So ließ die Bundesleit des Herrn einmal die Stadt Trajan, woraufhin die Israeliten in ein Lager zurückkehrten, dort die Nacht zu verbringen. 12. Nächsten Morgen stand Joshua früh auf, und die Priester nahmen erneut die Bundesleit des Herrn auf ihre Schultern. 13. Die 7 Priester mit den Widerhornen schritten beständig blassend vor der Leit her, waren die Bewaffneten vor ihnen und das restlich Volk hinter der Leit marschierten. 14. Orchams weiten Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten danach ins Lager zurück, die sen Ablauf wiederholten sie insgesamt 6 Tage lang. 15. Siebten Tag brachen sie bereits bei der Morgendämmerung auf und umkreisten die Stadt in der gewohnten Weise, jedoch dieses Mal 7-mal hintereinander. 16. Als die Priester beim 7. Mal die Horner bliesen, forderte Joshua das Volk auf, laut zu schreien, da der Herr ihnen die Stadt nun übergeben habe. 17. Die Stadt und als darin sollte dem Herrn geweiht und vernichtet werden, außer der Prostituierten Raab und ihren Horstgenossen, sie die israelitischen Boten versteckt hat. 18. Joshua warnte das Volk eindringlich darver, etwas von den geweihten Dingen für sich zu behalten, das Lager Israels nicht durch ungehorsam ins Unglück zu stürzen. 19. All Silber, Gold soe die Gefass aus Bronze und Eisen sollten als dem Herrn geweiht gelten und in seinen Schatz fließen. 20. Als das Volk den Schulter posonen hort, hob es ein gewaltiges Geschrei, woraufhin die Mauer einstürzte und die Soldaten die Stadt von allen Seiten stürmten. 21. Sie vollstreckten den Bann mit dem Schwerten allem Lebendigen in der Stadt, einschließlich Männern, Frauen, Kindern sowie dem gesamten Weibestand. 22. Den beiden Kundschaften befahl Joshua, in das Haus von Raab zu gehen und sie soe ihr Angehorigen sich herauszuführen, wie sie es geschworen hatten. 23. Die jungen Männer holten Raab, ihr Eltern, Geschwister und Alverwandten heraus und brachten sie in einen sicheren Ort außerhalb des israelitischen Lagers. 24. Danach brannten die Israeliten die gesamte Stadt nieder, retteten jedoch die Wertwahlen Metall und brachten sie in die Schatzkammer des Hauses des Herrn. 25. Raab und ihr Familie ließ Joshua Leben, weshalb ihr Nachkommen bis Hüten ter den Israeliten wohnen, sie die Kundschaft Jerichos unterstützt hat. 26. Zu jener Zeit sprach Joshua einen Fluch aus. Das Jeder, der Jericho wieder aufbauen will, dies mit dem Leben seines Erstgeborenen. Und seines jüngsten Sohns besahlen muss. 27. Der Herr stand Joshua bei, so dass sein Ruhm und sein Ansehen im gesamten Land bekannt werden.